Elizabeth vermutete, dass Darcy ihr seine Schwester den anderen Morgen nach ihrer Ankunft in Pemberley bringen würde und beschloss deshalb, sich zu dieser Zeit nicht vom Wirtshaus zu entfernen. Ihre Vermutung war indessen falsch, denn schon denselben Morgen, wo sie angekommen, fand sie sich mit ihrem Bruder in Lambton ein. Gardiners waren eben mit ihrer Nichte von einem kleinen Ausflug zurückgekehrt und im Begriff, Toilette zu machen, um in Gesellschaft einiger befreundeter Familien auswärts zu Mittag zu essen, als das Rasseln eines Wagens sie an das Fenster lockte und sie einen Herrn und eine Dame in einem Curricle die Straße heraufkommen sahen. Elizabeth erkannte die Livree und teilte ihren Verwandten die ihnen bevorstehende Ehre mit. Onkel und Tante blickten sie voll Erstaunen an. Eine solche Auszeichnung verbunden mit Elizas zunehmender Verlegenheit und manchem anderen, ihnen schon gestern aufgefallenen Umstand, schien ihnen plötzlich Licht über die Sache zu geben. Bis jetzt war ihnen kein Gedanke dieser Art eingefallen, doch nun glaubten sie plötzlich, den Schlüssel zu Mr. Darcys unbegreiflichem Betragen gefunden zu haben. Während sie sich mit dieser neuen Idee vertraut zu machen suchten, nahm Elizas Unruhe mit jedem Augenblick zu. Sie kannte sich selbst nicht wieder in diesem fremden Gefühl und strebte vergebens nach äußerer Ruhe. Eine gewisse Angst hatte sich ihrer bemeistert. Sie fürchtete, dass des Bruders Vorliebe für sie der Schwester einen allzu günstigen Begriff von ihr beigebracht haben möchte, und der Wunsch, demselben zu entsprechen, gab ihrem Wesen etwas Unsicheres. Sie entfernte sich vom Fenster, um nicht gesehen zu werden, und ging eiligen Schritts im Zimmer auf und ab. Doch auch hier fand sie keine Ruhe, und die auf sie gerichteten, halb erstaunten, halb neugierigen Blicke ihrer Verwandten machten das Übel nur noch ärger. Indem trat Mr. Darcy mit seiner Schwester ein, und die Vorstellung ging in aller Form vor sich. Voll Verwunderung gewahrte Elizabeth, dass ihre neue Bekannte nicht minder verlegen als sie selbst war. Sie hatte sie als stolz schildern hören, doch eine Beobachtung von wenigen Minuten reichte hin, sie zu überzeugen, dass diese Zurückhaltung nicht Hochmut, sondern der höchste Grad von Schüchternheit sei. Es war kaum möglich, mehr als einzelne Worte aus ihr herauszubringen. Miss Darcy war größer wie Elizabeth, sehr schlank und obgleich erst 16 Jahre alt, doch schon vollkommen ausgebildet. Ihre Gesichtszüge hatten einen freundlichen, angenehmen Ausdruck und ihre ganze Erscheinung etwas sehr Anmutiges, Weibliches. Elizabeth, die sich gefürchtet, in ihr eine ebenso scharfe und strenge Beobachterin zu finden wie in ihrem Bruder, fühlte sich angenehm überrascht durch Georgianas anspruchsloses, sanftes Benehmen. Darcy erzählte ihr sogleich, dass Bingley an diesem Morgen ebenfalls seine Aufwartung zu machen gedenke, und kaum hatte sie Zeit, ihre Freude darüber auszusprechen, als ein rascher Fußtritt auf der Treppe seine Ankunft verkündete. Elizas Zorn gegen ihn war längst verschwunden. Und selbst wenn auch noch ein kleiner Teil im Hintergrund ihrer Seele zurückgeblieben wäre, hätte er jetzt weichen müssen vor der herzlichen, freundlichen Begrüßung. Er erkundigte sich angelegentlich nach dem Befinden ihrer Familie, drückte seine Freude, sie wiederzusehen, auf eine so natürliche Weise aus und verriet so viel Unbefangenheit, dass sie ihn von aller Schuld freisprechen musste. Für Mr. und Mrs. Gardiner war er nicht minder eine erfreuliche Erscheinung. Sie hatten längst schon gewünscht, ihn kennenzulernen. Beide Männer erregten ihre Aufmerksamkeit in einem hohen Grade, besonders Darcy, von dessen Neigung für ihre Nichte sie sich immer mehr und mehr überzeugten. Über Elizas Gefühle waltete noch ein kleiner Zweifel ob, doch dass Darcy nur Liebe und Bewunderung atmete, war deutlich zu sehen. Auch Elizabeth war nicht unbeschäftigt. Sie bemühte sich, die Gefühle ihrer verschiedenen Gäste zu ergründen, ihr eigenes zu beruhigen und sich allen angenehm zu machen, welches Geschäft ihr nicht schwer wurde. Bingley war bereit, Georgiana willig und Darcy entschlossen, sie und alles, was sie tat und sagte, liebenswürdig zu finden. Bingleys Anblick erregte natürlich eine Erinnerung an ihre Schwester und, oh, wie wünschte sie zu wissen, ob auch seine Gedanken auf dieselbe Weise beschäftigt wären. Manchmal kam es ihr so vor, als wenn er weniger spräche wie sonst, und einmal ruhte sein Blick so forschend auf ihr, als ob er in ihren Zügen eine Ähnlichkeit mit Jane gesucht hätte. Aber wenn dies auch nur Einbildung war, konnte sie doch bei der genauesten Beobachtung nichts bemerken, was auf ein Verhältnis zwischen ihm und Miss Darcy schließen ließ. Kein Blick, kein Wort von seiner oder ihrer Seite, was die Hoffnungen Miss Bingleys zu rechtfertigen schien. Hierüber fühlte sie sich vollkommen beruhigt, und es ereigneten sich, ehe sie schieden, mehrere kleine Umstände, die eine Erinnerung an Jane aussprachen, sowie den Wunsch, mehr über sie zu sagen, wenn er es gewagt hätte. Als er sich einen Augenblick unbemerkt glaubte, sagte er in einem Ton, der Bedauern ausdrückte: »Es ist sehr lange, dass wir uns nicht gesehen haben. Über 8 Monate. Ich habe sie nicht wiedergesehen seit dem 26. November, wo wir alle zusammen in Netherfield tanzten.« Elizabeth freute sich, sein Gedächtnis so treu zu finden, und er benutzte später noch einmal die Gelegenheit, sie zu fragen, ob alle ihre Schwestern in Longbourn wären. Die Frage an und für sich war ebenso wenig bedeutungsvoll als die vorhergegangene Bemerkung, aber der sie begleitende Ton und Blick gab ihnen die wahre Auslegung. Sie wagte es nicht, oft ihre Blicke auf Darcy zu richten, doch wenn sie es tat, sah sie seine Züge von einem heiteren, freundlichen Ausdruck belebt. Und alles, was er sagte, verriet so wenig Hochmut und Stolz, dass sie sich überzeugte, der höhere Grad von Artigkeit, den sie gestern an ihm bemerkt, habe wenigstens bis jetzt noch standgehalten. Sie glaubte zu träumen, wenn sie sein Bestreben sah, die gute Meinung derjenigen Menschen zu erhalten, deren Umgang er erst noch vor wenigen Monaten für eine Schande gehalten hatte. Wenn sie seine ausgezeichnete Höflichkeit nicht allein gegen sie selbst, sondern gegen dieselben Verwandten, über welche er sich bei ihrem letzten Zusammentreffen in der Pfarrwohnung zu Hunsford so offen erklärt hatte, bemerkte. Der Unterschied war zu groß, die Verwandlung zu unbegreiflich, als dass sie ihren Einfluss nicht auf sie geäußert haben sollten. Nie, selbst nicht in der Gesellschaft seiner lieben Freunde in Netherfield oder seiner hohen Verwandten in Rosings, hatte sie ihn so augenscheinlich bemüht zu gefallen, so frei von Selbstgefühl und Zurückhaltung gesehen als hier, wo nichts auf sein Betragen ankam, ja wo selbst seine Artigkeit und Aufmerksamkeit den Tadel und Spott der Damen von Netherfield und Rosings notwendig nach sich gezogen haben würde. Nach einer halben Stunde erhob sich die Gesellschaft zum Abschied, und Darcy forderte seine Schwester auf, seine Bitte, Mr. und Mrs. Gardiner nebst Miss Bennet einen Mittag bei sich in Pemberley zu sehen, bevor sie die Gegend verließen, zu unterstützen. Miss Darcy gehorchte, obgleich mit einer Schüchternheit, welche deutlich bewies, wie wenig sie noch geübt war, solche Einladungen zu geben. Mrs. Gardiner sah ihre Nichte an, um zu erfahren, ob sie, der diese Höflichkeit hauptsächlich galt, geneigt sei, sie anzunehmen. Doch Elizabeth hatte sich abgewandt und schien nichts gehört zu haben. Da sie aber dieses geflissentliche Vermeiden sehr richtig für Verlegenheit und nicht für Abneigung gegen den gemachten Vorschlag erkannte und ihr Mann sich sehr bereitwillig dazu erklärte, wurde die Einladung mit Dank angenommen und der übermorgende Tag dazu festgesetzt. Bingley freute sich der Aussicht, Eliza wiederzusehen, da er noch viel mit ihr zu sprechen, noch manche Frage nach seinen Freunden in Hertfordshire zu tun hatte. Elizabeth übersetzte sich dies in den Wunsch, noch mehr von ihrer Schwester zu hören, und war sehr befriedigt von ihm sowie von dem ganzen Besuch, obgleich ihr der Genuss desselben durch Anstrengung verbittert worden war. Sie sehnte sich, allein zu sein, und fürchtete die Anspielungen ihrer Verwandten. Deshalb hörte sie nur noch Bingleys Lob und eilte dann in ihr Zimmer, sich anzukleiden. Aber von Mr. und Mrs. Gardiners Neugier hatte sie nichts zu befürchten. Sie wollten ihr Vertrauen nicht erzwingen. Fest überzeugt, dass ihre Nichte Mr. Darcy besser kannte, als sie bis jetzt geglaubt, und dass er ihr wahrhaft ergeben war, wussten sie genug, um sich aller Fragen zu enthalten. Ob er aber wirklich den vortrefflichen Charakter besaß, das hohe Lob verdiente, welches ihm die Haushälterin beigelegt, blieb noch zu ergründen übrig. Die Nachforschungen, die sie darüber bei ihren Freunden in Lambton angestellt, waren nicht zu seinem Nachteil ausgefallen. Man wusste ihm nichts vorzuwerfen als Stolz. Stolz war er und musste er schon deswegen sein, weil er außer allem Verkehr mit den Einwohnern des kleinen Marktstädtchens lebte und keinen Menschen besuchte. Zugleich ward er aber auch für einen freigebigen Mann erklärt, der den Armen viel Gutes erwiese. Über Wickham lauteten die Nachrichten nicht allzu günstig, und die Reisenden fanden, dass er nicht in dem besten Ruf stand. Denn obgleich man die meisten Klagen, die er über den Sohn seines verstorbenen Gönners führte, für gegründet hielt, war doch der Umstand, dass er viele Schulden in Derbyshire hinterlassen, welche Mr. Darcy sämtlich bezahlt hatte, nicht minder unbekannt geblieben. Elizas Gedanken verweilten an diesem Tage noch mehr wie dem vorigen in Pemberley, und der Nachmittag, so lang er auch wurde, war dennoch nicht lang genug, um zu entscheiden, wie sie gegen den Besitzer desselben gesinnt sei. Sie hasste ihn nicht. Nein, dieses Gefühl war längst aus ihrem Herzen gewichen, und sie schämte sich, hier eine Abneigung gegen ihn empfunden zu haben. Die Achtung, die sie seinen besseren Eigenschaften anfänglich nicht gern gezollt, fand jetzt ungehinderten Eingang, besonders seit er sich gestern und heute in dem ihr ganz fremden, liebenswürdigen Licht gezeigt. Doch mehr noch als durch die Achtung und Hochschätzung für seinen Charakter fühlte sie sich durch Dankbarkeit an ihn gefesselt. Ja, sie war ihm dankbar, dass er sie einst geliebt hatte und jetzt noch so viel Liebe für sie empfand, um alle die Härten und Bitterkeiten vergessen zu können, womit sie seinen Antrag abgewiesen. Er, von dem sie überzeugt gewesen war, dass er sie wie seinen bittersten Feind fliehen würde, war jetzt, bei ihrem zufälligen Zusammentreffen bemüht, die Bekanntschaft fortzusetzen, sich ihren Verwandten gefällig zu beweisen und seine Schwester mit ihr bekannt zu machen. Eine solche Veränderung in einem Mann von diesem Stolz erregte nicht allein Verwunderung, sondern heischte auch Dankbarkeit. Denn nur der Liebe, der heißesten Liebe, konnte sie zugeschrieben werden. Sie schätzte, sie achtete ihn, sie war ihm dankbar, sie nahm innigen Anteil an seinem Wohlergehen und wünschte nur zu wissen, inwiefern es von ihr abhing, Letzteres zu befördern. Es war zwischen der Tante und Nichte verabredet worden, in Erwiderung der unerwarteten Höflichkeit Miss Darcys, die sie auf keine andere Weise zu vergelten imstande waren, am folgenden Morgen ihren Gegenbesuch zu machen. Mr. Gardiner verließ die Damen gleich nach dem Frühstück, um Darcys Aufforderung, mit ihm und einigen anderen Herren zu fischen, zu folgen, und so begaben sie sich allein nach Pemberley. Da Elizabeth jetzt die feste Überzeugung hatte, dass Miss Bingleys Abneigung gegen sie hauptsächlich aus Eifersucht entstanden war, sah sie nicht ohne Neugier ihrem ersten Zusammentreffen entgegen. Ihre Erscheinung in Pemberley musste ihr notwendig unangenehm sein, und sie war begierig zu sehen, ob sie sich so weit überwinden könnte, die alte Bekanntschaft mit anscheinender Höflichkeit zu erneuern. Sie wurden durch ein Vorzimmer in den Sommersalon geführt, dessen nördliche Lage ihm in dieser Jahreszeit vor allen anderen Zimmern den Vorzug gab. Die geöffneten Fenster gewährten eine herrliche Aussicht auf die hohen, mit Wald begrenzten Berge hinter dem Haus und auf die schönen Eichen- und Kastanienbäume, die den freien Platz zierten. In diesem anmutigen Gemach wurden sie von Miss Darcy empfangen, die hier mit Mrs. Hurst, Miss Bingley und der sie chaperonierenden Dame aus London gesessen hatte. Georgianas Begrüßung war sehr höflich, zugleich aber mit so viel Schüchternheit begleitet, dass man sie leicht für zurückhaltend und hochmütig hätte halten können. Mrs. Gardiner und ihre Nichte wussten indes, wofür sie es zu nehmen hatten, und zollten ihr inniges Mitleid. Mrs. Hurst und Miss Bingley begrüßten die Fremden nur durch eine stumme Verbeugung, worauf, nachdem man Platz genommen, eine peinliche Pause eintrat. Mrs. Annesley, eine feine, gebildete Frau, unterbrach diese zuerst und knüpfte eine Unterhaltung mit Mrs. Gardiner an, in welche Eliza bald einstimmte. Miss Darcy rang nach Mut, sich ebenfalls hineinzumischen, und wagte endlich, einige kurze Redensarten anzubringen, doch nur, wenn sie hoffen konnte, nicht gehört zu werden. Elizabeth gewahrte bald, dass sie genau von Miss Bingley beobachtet wurde und dass sie besonders mit großer Aufmerksamkeit auf jedes an Miss Darcy gerichtete Wort lauschte. Diese Bemerkung würde sie jedoch nicht gehindert haben, sich mit letzterer zu unterhalten, wenn sie nicht so fern von ihr gesessen hätte. Hierdurch aber war ihr die Gelegenheit dazu abgeschnitten und sie konnte ungestört ihren eigenen Gedanken nachhängen. Es bot sich ihr in diesem Zimmer Stoff genug zum Nachdenken dar. Sie erwartete jeden Augenblick, die Herren eintreten zu sehen, und wusste nicht, ob sie diesen Umstand mehr wünschen oder fürchten sollte. Nachdem sie eine Viertelstunde in Betrachtungen verloren gesessen hatte, ohne Miss Bingleys Stimme zu hören, ward sie plötzlich durch eine kalte Frage nach dem Befinden ihrer Familie aus ihren Träumereien aufgeweckt. Sie erwiderte sie mit gleicher Kürze und Gleichgültigkeit, worauf die andere wieder schwieg. Die nächste Unterbrechung der mühsam geführten Unterhaltung entstand durch den Eintritt der Bedienten, welche kalte Speisen, Gebackenes und die schönsten Früchte auftrugen. Doch erst nach manchem bedeutungsvollen Blick und Lächeln von Mrs. Annesley war Miss Darcy zu vermögen, ihr Amt als Wirtin auszuüben. Jetzt fand ein jedes Beschäftigung, denn obgleich sie nicht alle hatten sprechen können, konnten sie doch alle essen, und die herrlichen Pyramiden von Trauben, Pfirsichen und anderen vorzüglichen Obstsorten versammelte die ganze Gesellschaft um den Tisch. Während des Intermezzos hatte Elizabeth die schönste Gelegenheit, mit sich selbst darüber ins Reine zu kommen, ob sie Darcys Ankunft mehr wünschen als fürchten sollte. Und kaum für das Erstere entschieden, machte sein plötzlicher Eintritt sie von Neuem wieder so befangen und verlegen, dass sie ihn lieber nicht gesehen hätte. Er war mit Mr. Gardiner und einigen Herren aus seiner Gesellschaft in Angelegenheiten des Fischfangs am Fluss gewesen, als er Mrs. Gardiners und ihrer Nichte Vorsatz, seine Schwester zu besuchen, erfahren hatte und gleich zurückgekehrt war. Elizabeth nahm sich bei seinem Anblick fest vor, so ruhig und unbefangen als möglich zu erscheinen, da ihr Besonnenheit genug geblieben war, zu bemerken, dass alle Augen auf sie und ihn gerichtet waren. Doch in keinem Gesicht drückte sich die Neugier so deutlich aus als in Miss Bingleys, trotz dem Lächeln, hinter welches sie dieselbe zu verbergen suchte. Ihre Eifersucht hatte sie noch nicht verzweifeln lassen, und ihre Ansprüche an Darcy waren noch dieselben, die sie in Netherfield verraten. Georgiana bemühte sich, bei ihres Bruders Eintritt die Unterhaltung zu machen, und Elizabeth sah, wie er seinet und ihretwegen besorgt war, sie aufrecht zu erhalten und allgemein interessante Gegenstände dazu zu erwählen. Miss Bingley bemerkte ihrerseits dieses Streben ebenfalls und vergaß sich in ihrem Unwillen darüber so weit, Eliza mit boshaftem Lächeln zuzurufen: »Miss Elizabeth, ist nicht das Landwehrregiment von Meryton verlegt worden? Dieser Umstand muss für Ihre Familie ein großer Verlust gewesen sein.« Sie wagte Wickhams Namen in Darcys Gegenwart nicht auszusprechen. Elizabeth aber fühlte, dass sie ihn bei dieser Anspielung im Sinn gehabt hatte, und obgleich die Erinnerung an ihn sie in anderer Beziehung tiefer berührte, als selbst Miss Bingley zu fassen vermochte, ermannte sie sich doch schnell und beantwortete die Frage mit ziemlich gleichgültigem Ton. Ein unwillkürlicher Blick auf Darcy sagte ihr, dass er sie bei dieser Anrede mit einem ernsten Ausdruck und schnellem Farbenwechsel betrachtet hatte. Georgiana war wie mit Purpur übergossen und wagte die Augen nicht aufzuschlagen. Hätte Miss Bingley ahnen können, welche unangenehme Empfindung sie ihren geliebten Freunden durch diese Worte verursachte, würde sie sie gewiss nicht ausgesprochen haben. Sie beabsichtigte dadurch nur, Eliza aus der Fassung zu bringen, sie zu einer Antwort zu vermögen, die ihre Vorliebe für Wickham verraten und sie in Darcys Augen herabsetzen sollte, und letzteren nebenbei an alle die Torheiten und Albernheiten zu erinnern, deren sich die meisten Glieder ihrer Familie während dem Aufenthalt des Regiments zu Schulden kommen gelassen hatten. Von Wickhams Verhältnis zu Miss Darcy und der verabredeten Entführung war nie ein Wort zu ihren Ohren gedrungen. Außer Elizabeth ahnte niemand etwas davon, und Darcy hatte dieses Geheimnis besonders sorgfältig vor Bingley und dessen Schwestern zu verbergen gesucht, weil er wirklich den Wunsch gehegt, seinen Freund mit Georgiana verbunden zu sehen. Er gestand sich denselben zwar nicht offen zu, leugnete wenigstens seinen Einfluss auf die von ihm bewerkstelligte Trennung zwischen Bingley und Jane, doch ist es nicht unwahrscheinlich, dass dieser frühere Plan viel Teil an der lebhaften Sorge für das Wohl seines Freundes gehabt hat. Elizabeths besonnenes Wesen beruhigte sein Gemüt bald wieder, und da Miss Bingley, in ihrer Erwartung getäuscht, nicht weiterzugehen wagte, fand auch Georgiana Zeit, sich einigermaßen zu erholen, wenngleich nicht so weit, um wieder an der Unterhaltung teilzunehmen. Ihr Bruder, dessen Blick zu begegnen sie ängstlich vermied, schien ihren Anteil an der Sache ganz unbeachtet zu lassen. Und derselbe Umstand, der bestimmt war, seine Gedanken von Eliza abzuziehen, diente nur dazu, sie mit größerem Interesse zu ihr zurückzuführen. Bald darauf erhob sich Mrs. Gardiner, um Abschied zu nehmen, Und während Darcy die Damen an den Wagen begleitete, ließ Miss Bingley ihren Gefühlen freien Lauf in spöttischen Bemerkungen über Elizas Gestalt, Betragen und Anzug. Doch Georgiana stimmte nicht mit ein. Ihres Bruders warme Empfehlung war hinreichend, ihr Urteil zu bestimmen. Er konnte nicht irren. Und er hatte sich so günstig über Miss Bennet geäußert, dass sie auch nicht umhin konnte, sie höchst liebenswürdig zu finden. Als Darcy zurückkehrte, wiederholte Caroline die Bemerkungen, welche sie soeben seiner Schwester mitgeteilt, und fügte hinzu: »Mein Gott, wie übel sah Elizabeth diesen Morgen aus! Ich fand in meinem Leben noch niemand in so kurzer Zeit auf eine solche schreckliche Weise verändert. Sie ist ja ordentlich braun von der Sonne verbrannt. Louisa und ich hätten sie kaum wiedererkannt.« So wenig Freude Darcy über diese Äußerungen zu empfinden schien, begnügte er sich doch damit, kalt zu erwidern, dass er weiter keine Veränderung bemerkt hätte, außer dass sie etwas verbrannt wäre, was bei einer längeren Reise im Sommer jedes Mal der Fall zu sein pflege. »Ich muss gestehen«, fuhr sie fort, »dass ich sie nie hübsch gefunden habe. Ihr Gesicht ist zu schmal, ihr Teint nicht brillant und ihre Züge nicht regelmäßig. Ihrer Nase fehlt ein charakteristischer Ausdruck. Sie hat durchaus nichts Edles. Ihre Zähne sind leidlich, aber doch nicht ausgezeichnet. Und ihre Augen, die zwar manchmal für schön erklärt worden sind, finde ich durchaus nicht so. Sie haben einen scharfen, stechenden Blick, den ich nicht leiden mag. Und aus ihrem ganzen Wesen spricht ein Selbstgefühl, was mir unerträglich ist.« Überzeugt, wie Miss Bingley war, dass Darcy Eliza liebte, erwählte sie nicht das rechte Mittel, sich selbst zu empfehlen. Doch in der Leidenschaft handeln die Menschen selten überlegt, und da sie ihn erbittert sah, hatte sie für den Augenblick ihren Zweck erreicht. Er würdigte ihren Worten keine Antwort, und so fuhr sie, entschlossen, ihn zum Reden zu bringen, beharrlich fort: »Ich erinnere mich noch unseres allgemeinen Erstaunens, als wir, in Netherfield angekommen, Miss Elizabeth Bennet als eine der hauptsächlichsten Schönheiten rühmen hörten. Und besonders unvergesslich sind mir Ihre Worte, Mr. Darcy, als sie zum ersten Mal in Netherfield gewesen war. »Sie eine Schönheit«, sagten sie. »Ebenso gut kann man Ihre Mutter für eine Gelehrte erklären.« Später schien sie ja doch ihre Meinung über sie geändert zu haben und sie recht artig zu finden. »Ja«, erwiderte Darcy, unfähig, sich länger zu halten, »so dachte ich anfänglich, als ich sie kennenlernte. Doch bereits seit mehreren Monaten erkläre ich sie für das schönste Mädchen meiner Bekanntschaft.« Hiermit ging er fort, Miss Bingley ihren eigenen Betrachtungen über den Sinn der von ihm erpressten Antwort überlassend. Mrs. Gardiner und Elizabeth unterhielten sich auf dem Rückweg über alles, was sie in Pemberley gesehen und gehört, nur nicht über das, was beiden am wichtigsten und bemerkenswertesten erschienen war, über den Herrn des Hauses. Elizabeth wünschte und hoffte, dass ihre Tante ein Urteil über ihn fällen möchte, und Mrs. Gardiner erwartete, dass ihre Nichte das Gespräch über ihn beginnen sollte.